du im Wald, steht ein Rehlein und holt die lieben Lauscher in die Hehe. Es wird Sommer und bald ist in der Nacht einmal kalt, da ist es zu wie liegen wieder schön. Auf einer alten Wiesen, wo die Blumen sprießen, hat sie gewartet Tag für Tag. Wie es der Teufel will, kommt ein Rehbock ins Spiel und der hat zu ihr gesagt. So ein liebes Rehlein mit himmelblauen Augen hab ich überhaupt noch gar nie gesehen. Du hast mich angelacht, mich um mein Verstand gebracht und schon war's für mich geschehen. You sweet little thing, in mir macht's Dingelingeling, wenn ich nur in deiner Nähe bin. Hast mir den Kopf verdraht, ich krieg dich einfach nicht mehr aus dem Sinn. Jetzt liegt der Liebesduft im Wald, in der Luft. Mei, wie ist das schön? Hat sich der Rehbock gedacht, zwinkert und lacht. Heut probier's mit dem Einserschmäh.